Deutschlandfunk, Lesezeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Hajo Steinert. Guten Abend. Sie hören heute einen weiteren Teil unserer Reihe Las im Deutschlandfunk, Höhepunkte aus unserem Literaturarchiv. Heute auf dem Programm Heinrich Böll. Heinrich Böll, er lebte von 1917 bis 1985, kam immer wieder gerne in die Studios des Deutschlandfunks, verbrachte er doch seine Kindheit und Jugend in unmittelbarer Nachbarschaft zu unseren Funkhäusern, damals in Köln-Marienburg und ab 1979 am Rader Berggürtel. Als er am 18. Juni 1971 zu uns kam, steckte in seiner Aktentasche ein Manuskript mit dem Titel »Gruppenbild mit Dame«. Ein Jahr nach der Lesung aus diesem Roman im Deutschlandfunk wurde Heinrich Böll mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. In diesem, so Karl Korn, bedeutendsten Buch Bölls variiert der Autor Motive, die auch in seinen anderen Werken vorhanden sind. Hilfsbereitschaft unter Nachbarn, Verteidigung des individuellen Rechts auf freien Wohnraum, Zivilcourage. Im Zentrum des Geschehens steht eine Figur namens Leni Pfeiffer, die gemeinsam mit den anderen Bewohnern eines Mietshauses um ihr Wohnrecht bangen muss. Heinrich Böll liest aus Gruppenbild mit Dame eine Aufnahme, wie gesagt, aus dem Jahre 1971. Es geht hier nicht um Liebhaber, nicht einmal um Türken, Italiener oder Griechen. Es geht darum, dass das Grundstück um nahezu 65% unterrentabel ist. Allein der Verkaufserlös könnte, geschickt angelegt, eine jährliche Rendite von 40.000 bis 50.000 Mark ergeben, wahrscheinlich mehr. Aber wir wollen hier fairerweise mit der unteren Grenze argumentieren. Und was bringt das Haus? Zieht man Reparaturen ab, zieht man Verwaltungskosten ab und die Folgen der asozialen Belegschaft im Erdgeschoss, wo Tante Leni wohnt und bessere Mieter geradezu abschreckt, womit sie den Mietpreis verdirbt. Was bringt das Haus? Keine 15, knapp 13, 14. So Werner Häuser. Und fortfahrend Kruchthäuser. Die Zusammenfassung durch die Notizen des Verfassers verifizierbar. Es gehe nicht gegen ausländische Arbeiter, man hege keine Rassenvorurteile, nur müsse man konsequent sein. Und wenn Tante Leni sich bereit erkläre, marktgerechte Mieten zu nehmen, ließe sich sogar darüber reden, ob man nicht das Haus ganz für ausländische Arbeiter freigebe, es bettenweise, zimmerweise vermiete, Tante Leni zur Verwalterin bestimme und ihr sogar freie Wohnung und eine monatliche Bargeldentschädigung gewähre. Doch sie nehme ja, was nun tatsächlich Wahnsinn sei, und sogar Erkenntnissen der sozialistischen ökonomischen Lehre widerspreche, sie nehme ja als Miete genauso viel, wie sie selbst zahle. Nur um ihretwillen habe man doch den Quadratmeterpreis auf 2,50 gehalten und nicht, damit andere davon profitierten. Und was das Fass zum Überlaufen bringe, sei die Tatsache, dass sie Leermiete für möblierte Wohnungen berechne. Das sei nun nicht etwa etwas so Harmloses wie ein anarchistisch-kommunistisches Experiment. Das sei Marktzersetzung. Man könne aus der Wohnung, ohne allzu unfair zu sein, gut und gerne pro Zimmer mit Bad- und Küchenbenutzung 300 bis 400 Mark herausschlagen, etc., etc. Selbst Kruchthäuser schien es peinlich zu sein, auf etwas zu kommen, das ich aber, so sagte er, um der Sachlichkeit willen ansprechen muss. Es gehörten nämlich von den 10 Betten tatsächlich nur 7 Leni. Eins gehöre noch dem Großvater, ein zweites dem sehr gekränkten Heinrich Pfeiffer und das dritte dessen Eltern, denen sich die Haare sträuben, wenn sie daran denken, was in den Betten möglicherweise getrieben wird. Leni verletze also nicht nur eklatant wirtschaftliche Gesetze, Nutzungsrechte, auch Besitzrechte und die Pfeiffers hätten, da es ihnen inzwischen einfach unmöglich sei, mit Leni direkt zu verhandeln, ihre Bettenbesitzrechte treuhänderisch der Häuser GmbH KG zur Wahrnehmung übertragen. Es seien also nicht nur eigene, auch anwaltlich anvertraute Rechte zu wahren, und damit bekäme die Sache eine zusätzliche Dimension, bei der Grundsätzliches auf dem Spiel stünde. Das Bett, das Heinrich Pfeiffer gehöre, sei jedem zwar während des Krieges, als er dort auf seinen Einsatz wartete, von Tante Lenis Mutter geschenkt worden, aber geschenkt sei nun einmal geschenkt und eine Schenkung sei eine endgültige Besitzübertragung im Sinne des Gesetzgebers. Und der Verfasser möge das getrost verwenden, Es sei nicht einzusehen, dass nun alle Mieter bzw. Untermieter bei der Müllabfuhr bzw. Straßenreinigung beschäftigt seien. Hier erhob der Verfasser Einspruch, indem er darauf hinwies, dass die beiden Helzen nicht bei der Müllabfuhr beschäftigt seien. Herr Helzen sei städtischer Angestellter in mittlerer gehobener Position, Frau Helzen gehe dem ehrenwerten Beruf einer Kosmetikerin nach und die Portugiesin Anna Maria Pinto sei im Selbstbedienungsrestaurant eines angesehenen Kaufhauses an der Theke beschäftigt. Er, der Verfasser selbst, habe bei ihr schon Klopse, Käsekuchen und Kaffee geholt und mit ihr darüber abgerechnet, wobei es korrekt zugegangen sei. Nickend bestätigte Kurt Häuser diese Korrektur, fügte aber hinzu, in einem weiteren Punkt verhalte sich Tante Leni nicht wirtschaftskorrekt. Sie sei vollkommen gesund und noch für etwa 17 Jahre arbeitsfähig, habe aber auf törichte Einflüsterungen ihres verworrenen Sohnes hin ihre Arbeit aufgegeben, um die drei portugiesischen Kinder zu betreuen, denen sie vorsänge, Deutsch beibringe, die sie an ihrem Mahlgeschmiere mitwirken lasse, die sie, das sei aktenkundig, allzu häufig der Erfüllung der Schulpflicht entziehe, wie sie es auch schon bei ihrem Sohn getan habe. Es liege eben eine ganze Latte von Verfehlungen vor, und es sei nun einmal so, jemand, der mit dem Gesetz in Konflikt gerate, werde von der Umwelt als obskur empfunden, und es sei ebenfalls nun einmal so, dass Müllabfuhr und Straßenreinigung als die niedrigsten Beschäftigungen angesehen würden und damit die gesellschaftliche Attraktion des Hauses und mit jener die Mietpreise senken. Das alles wurde in ruhigem Ton mit vernünftiger Argumentation vorgetragen, wirkte einleuchtend. Es muss hier auch der Sensibilität des Werner Häuser ein Kompliment gemacht werden, der gespürt haben muss, dass der Verfasser ganz und gar von einer so kleinbürgerlichen Motivation wie Diskretion erfüllt, gern ein Thema berührt hätte, das ihm sozusagen auf der Zunge lag, Lotte Häuser, immerhin die Mutter dieser beiden gefestigt wirkenden jungen Herren. Werner war es denn auch, der ohne Scheu diese bedauerliche und leider totale Entfremdung ansprach. Man solle sich nichts vormachen, meinte er, solle einen Tatbestand sachlich analysieren, eine wenn auch schmerzliche psychische Operation vornehmen, und da er wisse, dass Kontakt zwischen dem Verfasser und seiner Mutter bestehe, möglicherweise sogar Sympathie, während die Sympathie zwischen ihm, seinem Bruder, Großvater und dem Verfasser durch einen bedauerlichen, an sich aber doch wohl nebensächlichen Vorgang nicht mehr balanciert sei, er lege Wert darauf festzustellen, dass er schlechthin außerstande sei zu begreifen, dass jemand eine abgetragene Tweedjacke aus einem Textilhaus dritter Klasse, die ohne weiteres als 12-Ender zu erkennen sei, einer nagelneuen Jacke aus einem führenden Textilhaus vorziehe. Doch sei er zur Toleranz erzogen, auch bereits diese walten zu lassen, und sei es auch nur gemäß dem rheinischen Wahlspruch Jeklos Jegelanz. Auch sei er außerstande, die deutlich erkennbare Antipathie gegen ein so beliebtes, so weit verbreitetes Auto wie den VW zu begreifen. Er selbst habe für seine Frau als Zweitwagen einen VW angeschafft, und wenn sein nunmehr 12-jähriger Sohn Otto in etwa 6-7 Jahren die Reifeprüfung ablege und sein Studium oder seinen Wehrdienst beginne, würde er einen VW als Drittwagen anschaffen. Nun, das nebenbei und nun zu seiner Mutter. Sie habe, das sei ihr Hauptfehler, nicht gerade das Bild des gefallenen Vaters verfälscht, doch habe sie den geschichtlichen Hintergrund, auf dem jener gefallen sei, auf eine vulgäre Weise bagatellisiert, indem sie das alles als Stöß hingestellt habe. Selbst so clevere Knaben, wie wir zweifellos waren, verlangten eines Tages nach einem Vaterbild. Das aber sei ihnen verweigert worden. Ihr Vater sei ihnen als guter, sensibler, wenn auch partiell, jedenfalls beruflich gescheiterter Mann geschildert worden. Es habe auch nie ein Zweifel an der Liebe seiner Mutter zu seinem Vater Wilhelm auftreten können, doch sei das Vaterbild durch das permanent und in allen geschichtlichen Zusammenhängen angewandte Wort Stöz systematisch, wenn auch vielleicht nicht planmäßig, zerstört worden. Schlimmer noch sei die Tatsache gewesen, dass sie Liebhaber gehabt habe. Greuthen, das sei ja noch gegangen. Obwohl die Illegitimität des Verhältnisses ihnen Spott und Ärger eingetragen habe, aber dann habe sie sogar Russen im Bett gehabt und hin und wieder auch einen von dieser fürchterlichen Margret abgelegten Ami. Und drittens, ihr antireligiöser und antikirchlicher Effekt, was nicht dasselbe sei, wie er wohl wisse, habe fürchterliche Folgen gehabt. Bei ihr seien eben beide Affekte auf eine mörderische Weise kongruent gewesen. Sie habe ihnen den langen und lästigen Schulweg in eine freie Schule zugemutet, sei immer mürrischer und verbitterter geworden, nachdem Opa Greuthen verunglückt sei, und es habe eben das Gegengewicht gefehlt. Dieses, das Gegengewicht, das müsse er zugeben, und rechne er ihr heute noch an, habe er bei Tante Leni gefunden, die immer freundlich, liebenswürdig, großzügig gewesen sei, Lieder gesungen, Märchen erzählt habe. Und das Bild ihres Verstorbenen, nun, ja, man könnte vielleicht doch sagen Mannes, wenn's auch ein Soldat der Roten Armee gewesen sei, dieses Bild sei eben nie angetastet worden. Und Leni habe sich geweigert, an den unzähligen Stuss- oder Stöß-Schicksalsinterpretationen teilzunehmen. Jahrelang, ja buchstäblich jahrelang, habe sie mit ihnen und Lev abends am Rhein gesessen, mit ihren von Rosendornen ziemlich zerstochenen Händen. Und Lev sei eben getauft gewesen, Kurt nicht. Er sei erst mit 7 Jahren bei den Nonnen getauft worden, als es Großvater Otto Gott sei Dank gelungen sei, sie aus diesem Milieu herauszuholen. Gott sei Dank, weil Tante Leni für kleine Kinder fantastisch, für Heranwachsende aber Gift sei. Sie singe zu viel, spreche zu wenig. Wenn es auch wohltuend und von wohltuender Wirkung gewesen sei, dass Leni nie und nimmer etwas mit Männern gehabt hatte, während es da doch bei unserer Mutter undurchsichtig und bei dieser fürchterlichen Margret wie in einem Puff zuging. Lobend erwähnte Werner Häuser auch Maria von Dorn, er fand sogar ein gutes Wort für Bulgakov, obwohl, wie er sagte, der manchmal auch ein bisschen zu viel sang. Nun, man sei eben letzten Endes dann doch ins richtige, ins christliche Fahrwasser geraten, sei zur Leistung, Verantwortlichkeit erzogen worden, habe studiert, er Jura, Kurt Volkswirtschaft, während Großvater seine, man muss doch sagen, geniale Vermögenspolitik trieb, die es uns ermöglichte, unsere Kenntnisse sofort in eigenen Betrieben anzuwenden. Es möge wohl sein, dass das Betreiben eines Wettbüros, das er lediglich nebenher laufen lasse, als unseriös erscheine. In Wirklichkeit sei es ein Hobby, eine geschäftlich fundierte Unternehmung, seinem Spieltrieb zu huldigen. Doch letzten Endes müsse festgestellt werden, dass Tante Leni gefährlicher sei als seine Mutter, die er als lediglich frustrierte Pseudosozialistin bezeichnete, die kein Unheil mehr anrichten könne. Tante Leni hingegen empfinde er als im wahrsten Sinne des Wortes reaktionär, es sei inhuman oder, um ein deutsches Wort zu gebrauchen, unmenschlich, wie sie instinktiv, hartnäckig, unartikuliert, aber konsequent sich weigere, jegliche Erscheinungsform des Profitdenkens nicht etwa ablehne, das setze ja Artikulation voraus, sondern einfach verweigern. Zerstörung und Selbstzerstörung gehe von ihr aus. Es müsse dies ein greutensches Element sein, das auch ihrem Bruder in noch stärkerem Maße ihrem Vater innegewohnt habe. Er sei, sagte Werner Häuser abschließend, kein Unmensch. Er sei weltoffen, liberal bis zu den äußersten Grenzen, die seine Erziehung ihm gezeigt habe. Er sei ein offener Anhänger der Pille, der Sexwelle und betrachte sich dennoch als Christen. Er sei, wenn man so wolle, ein Lüftungsfanatiker, und das sei es, was mit Tante Leni geschehen müsse, sie müsse gelüftet werden. Nicht er, sie sei ein Unmensch, denn ein gesundes Profit- und Besitzstreben läge, das sei von der Theologie nachgewiesen und werde sogar von marxistischen Philosophen immer mehr bejaht, es läge in der Natur des Menschen. Schließlich, und das könne er ihr am wenigsten verzeihen, habe Leni einen Menschen auf dem Gewissen, den er nicht nur geliebt habe, den er bis auf den heutigen Tag liebe. Lew Borisowitsch Kreuten, sein Patenkind, ein Müllkutscher. Er wolle keineswegs bestreiten, dass dem Müllabfuhr eine große Bedeutung und gesellschaftliche Funktion ersten Grades zukomme, aber Lew, das sei unbestreitbar, sei zu höherem berufen. Die Anführungszeichen stammen vom Verfasser, der aus Werner Häusers Worten nicht ganz genau heraushören konnte, ob er hier zitierte, rezitierte oder bloß ein Zitat in seine eigene Sprache übernommen hatte. Es muss als ungeklärt gelten, ob die Anführungszeichen hier berechtigt sind. Sie sind lediglich als Vorschlag zu betrachten. Man muss sich vorstellen, dass bis dahin fast 3 Stunden von 4 bis 7 vergangen waren. Es war so manches geschehen, so manches gesagt worden. Das Mehrzweckmädchen tauchte nicht mehr auf, der Tee in der Thermosflasche war bitter geworden, so sehr war er kondensiert. Das Käsegebäck hatte in dem letzten Endes doch ein wenig überheizten Raum seine Frische verloren und war ledern geworden. Und obwohl Werner Häuser sich als Lüfter bezeichnet hatte, machte er keine Anstalten, dem durch vielfältigen Tabaksqualm, Werner Häuser Pfeife, Kruchthäuser Zigarre, der Verfasser Zigarette, durch und durch konzertierten Raum frische Luft zuzuführen. Ein Versuch des Verfassers, den mittleren Teil des geschweiften Fensters, das durch einen gesonderten Messingrahmen und einen Fenstergriff als öffnungsfähiger Teil markiert war, diesen nun wirklich zu öffnen, wurde von Kruchthäuser lächelnd und mit sanfter Gewalt verhindert, nicht ohne den Hinweis auf die komplizierte Klimaanlage, die spontan individuelles Lüften nur beim Aufleuchten eines bestimmten Signals erlaube, eines Signals, das den klimatologischen Haushalt des Gebäudes regle. Da diese Stunde, so Kruchthäuser mit freundlicher Stimme, gerade um diese Zeit, wenn Büros und Redaktionen schlössen, die kritische Stunde sei, müsse man damit rechnen, erst in etwa 1,5 Stunden durch das Aufleuchten eines im Fenstersturz angebrachten magischen Auges Lüfteerlaubnis zu bekommen. Gleichzeitig sei die Klimaanlage so überlastet, dass sie es nicht schaffe, von sich aus Frischluft genug einzuführen. Es ist dies ja eine Wohnungseinheit mit 48 baulichen Einzeleinheiten, die alle um diese Zeit, wo die Post diktiert, wo entscheidende Telefonate geführt werden, wichtige Besprechungen stattfinden, erheblich überlastet ist. Rechnen Sie 48 Einheiten zu 4 Räumen, rechnen Sie für jeden Raum durchschnittlich 2,5 rauchende Personen, im statistischen Durchschnitt 1 davon Zigarettenkettenraucher, 1/2 Pfeifenraucher, etwa 3/4 Person statistisch Zigarrenraucher, so befinden sich um diese Zeit durchschnittlich 475 rauchende Personen in diesem Gebäude. Aber ich habe meinen Bruder unterbrochen und mir scheint, wir sollten zum Ende kommen, denn gewiss ist auch Ihre Zeit begrenzt. Ja, jetzt wieder Werner Häuser, sehr gerafft wiedergegeben. Es gehe nicht, wie nur oberflächliche Beobachter, womit er den Verfasser keineswegs meine, annehmen um Geld. Man habe Tante Leni eine kostenlose Wohnung in bester Lage angeboten, kostenlos. Man habe sich bereit erklärt, Lew, dessen Entlassung kurz bevorstehe, ein Abendabitur und anschließend ein Studium zu ermöglichen. Aber das alles sei abgelehnt worden, weil man sich in dieser Gesellschaft von Müllmännern wohlfühle. Weil man sich weigere, auch nur die minimalste Anpassung zu vollziehen. Kein Komfort locke oder verlocke, man hänge an seinem altmodischen Herd, an seinen Öfen, an seinen Gewohnheiten, und es sei deutlich, wer hier der reaktionäre Teil sei. Es gehe, und er spreche dieses Wort in seiner doppelten Eigenschaft als Christ in christlichem Fahrwasser und als dem rechtsstaatlichen Prinzipien vertrauter, toleranter Nationalökonom und Jurist, es gehe um Fortschritt. Und wer fortschreitet, muss über so manches hinwegschreiten. Da gibt's kein romantisches »Wann wir schreiten, Seit an Seit mehr«, das unsere Mutter uns bis zum Überdruss vorgesungen hat. Wir können auch nicht, wie wir wollen. Wie Sie sehen, dürfen wir noch nicht einmal in unserem eigenen Hause, wann wir möchten, die Fenster aufmachen. Natürlich könne man Tante Lene in keinem der häuserschen Neubauten 211 Quadratmeter zur Verfügung stellen. Das würde einem Mietausfall von fast 2000 Mark entsprechen. Und es sei auch nicht möglich, Öfen und jederzeit aufreißbare Fenster zu gestatten. Und es müssten natürlich auch, was ihre Mieter, Untermieter oder Liebhaber beträfe, gewisse ganz geringfügige gesellschaftliche Einschränkungen gemacht werden. Aber verdammt nochmal, und hier wurde Werner Häuser zum ersten Mal, wenn auch nur vorübergehend, aggressiv. So gemütlich wie Tante Leni möchte ich es auch einmal haben. Aus diesem und anderen Gründen, vor allem um höherer Interessen willen, müsse die unbarmherzig erscheinende Maschine nun anlaufen. Der Verfasser hätte an dieser Stelle so gern ein schlicht versöhnendes Wort gesagt. Er wäre auch bereit gewesen, die relative Geringfügigkeit des Ärgers mit seiner Jacke angesichts der schwerwiegenden Probleme dieser gequälten Menschen zuzugeben, die nicht einmal ihr Fenster in ihrem eigenen Hause aufreißen durften. Letzten Endes war es doch nicht so wichtig, wie es ihm anfangs erschienen war. Wer ihn abhielt, dies schlichte, wenn nicht versöhnliche, denn es lag ja keine Auseinandersetzung zwischen ihm und den beiden Auskunftspersonen vor, so doch wenigstens verständnisvolle Wort zu sagen, war Kurt Häuser. Er war es, der eine Art Schlusswort sprach, indem er auf keineswegs bedrohliche, eher bittende Weise den Weg zum Ausgang versperrte, als der Verfasser Mantel und Mütze in der Hand nach kurzen Abschiedsworten darauf zuschritt. Was ihn, Kurt Häuser, betraf, hatte der Verfasser sehr viele Vorurteile korrigieren müssen, hatte er ihm doch nach allen mitgeteilten Details wie eine Mischung von Hyäne und Wolf vorgeschwebt, als rücksichtsloser Ökonomieritter. Doch hatte Kurt H. bei näherem Zusehen geradezu sanfte Augen, die nur in der Form, nicht aber im Inhalt denen seiner Mutter glichen. Gewiss war Lottes spöttische Härte und ihre tränennahe Bitterkeit in diesen runden, sanften, braunen, man könnte getrost sagen Rehaugen, durch Elemente gemildert, die nur von seinem Vater Wilhelm, jedenfalls nur aus dessen Linie, wenn auch nicht von dessen Vater, kurz Großvater, stammen konnten. Bedenkt man, dass die gesamte Erbmasse vieler direkt mit Leni befasster Personen aus dem geografischen Dreieck Werpen-Tolzem-Lüssemisch stammt, so muss man diesen Rübeneckern wohl doch ein kleines Lob spenden, mögen sie auch nebenbei die Pfeifers hervorgebracht haben. Kein Zweifel, Kurt Häuser war ein sensibler Mensch. Und es musste ihm, obwohl die Zeit drängte, Gelegenheit gegeben werden, dies auszudrücken. Er scheute sich nicht, dem Verfasser die Hände auf die Schulter zu legen, und in dieser Geste lag wiederum weder Anbiederung noch Herablassung, lediglich eine gewisse Brüderlichkeit, die niemandem verweigert werden sollte. »Schauen Sie«, sagte er leise, »Sie sollten nicht mit dem Eindruck weggehen, als rolle nun, was Tante Leni betrifft, eine brutale sozialgeschichtliche Automatik ab, ein unerbittlicher Prozess, der überfällige Strukturen zerstört und dem auch wir unterliegen. Gewiss wäre das so, ließen wir diese Exmittierung ohne Bewusstsein, ohne Reflexion und gänzlich gewissenlos ablaufen. Dem ist aber nicht so. Wir tun es bewusst und nicht gewissenlos, jedenfalls nicht ohne unser Gewissen geprüft zu haben. Ich streite nicht den Druck ab, der von anliegenden Grundbesitzern und Immobiliengruppen auf uns ausgeübt wird. Aber wir wären stark genug, diesen Druck abzuschütteln, beziehungsweise Fristen eingeräumt zu bekommen. Ebenso wenig will ich abstreiten, dass bei unserem Großvater eine heftige emotionale Motorik vorliegt. Auch die könnten wir noch einmal kontern. Wir könnten weiterhin, wie wir es ja Jahre, fast Jahrzehnte lang getan haben, Tante Lenis Mietkonto aus eigener Tasche ausgleichen, auf diese Weise glättend und versöhnend wirken. Schließlich lieben wir sie, verdanken ihr viel und empfinden ihre Schrulligkeit eher als liebenswürdig denn unangenehm. Ich verspreche Ihnen und bevollmächtige Sie, den Inhalt dieses Versprechens weiterzugeben. Wenn morgen die Exmittierung abgelaufen, die Wohnung geräumt ist, werden wir, Kurt und ich, sofort das Konto ausgleichen, alle Vollstreckungen aussetzen. Es steht bereits eine sehr hübsche Wohnung in einem unserer Gebäudekomplexe für Sie bereit, allerdings keine, in der Sie 10 Untermieter unterbringen kann. Das nicht. Raum genug allerdings für Ihren Sohn und möglicherweise für Ihren Liebhaber, von dem wir Sie keinesfalls trennen möchten. Es geht um etwas anderes, etwas, das ich ohne mich zu schämen Erziehungsmaßnahme nenne, eine liebevolle Dirigierung, die sich leider recht brutaler, exekutiver Mittel bedienen muss. Es gibt nun einmal keine private Exekutive. Es wird also kurz und schmerzlos zugehen, doch gegen Mittag ist alles vorüber. Und wenn sie sich nicht exaltiert, was bei ihr leider zu befürchten ist, wohnt sie bereits am Abend in der für sie bereitgestellten Wohnung. Es ist alles in die Wege geleitet, die ihr so lieben alten Möbel im entscheidenden Augenblick auszulösen oder zurückzukaufen. Die Aktion hat vielmehr sowohl erzieherische, liebevoll erzieherische wie prinzipielle Hintergründe. Vielleicht unterschätzen Sie die soziologischen Einsichten einer Gruppe wie der Haus- und Immobilienbesitzer. Doch ich kann Ihnen verraten, man ist längst dahinter gekommen, dass es gerade diese großen Altbauwohnungen sind, die relativ billig sind, einen gewissen Komfort haben und so weiter, in denen sich jene Zellen bilden, die unserer auf Leistung basierenden Gesellschaft den Kampf ansagen. Die hohen Löhne der Fremdarbeiter sind nun einmal nur dann volkswirtschaftlich zu rechtfertigen, wenn ein Teil davon durch Mieten abgeschöpft wird und auf diese Weise, wie auch immer, im Lande verbleiben. Die 3 Türken zum Beispiel verdienen gemeinsam etwa 2000 und etwas Mark. Es ist einfach untragbar, dass sie davon nur einschließlich Küchen- und Badbenutzung rund 100 Mark Miete bezahlen. Das sind 5% verglichen mit den 20-40%, die ein normaler Berufstätiger bezahlen muss. Die beiden Helsens bezahlen bei einem Gesamtverdienst von knapp 2300, rund 140 Mark, möbliert. Bei den Portugiesen ist es ähnlich. Hier wird einfach die Wettbewerbssituation auf eine Weise verfälscht, die, griffe sie um sich, tatsächlich wie eine ansteckende Krankheit, eins der Grundprinzipien unserer auf Leistung basierenden Gesellschaft, des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates untergraben, aushöhlen, zersetzen würden. Hier wird die Chancengleichheit verletzt, verstehen Sie? Gleichlaufend mit diesem ökonomischen Antiprozess läuft, und das ist entscheidend, ein moralischer. Solche Verhältnisse, wie sie in Tante Lenis Wohnung herrschen, fördern nun einmal kommunale, um nicht zu sagen kommunistische Illusionen, die nicht als Illusionen, aber als Idylle verheerend sind. Und sie fördern nun nicht gerade Promiskuität, aber den Promiskuitivismus, der langsam aber sicher Scham und Sitte zerstört und den Individualismus zum Hohn macht. Ich könnte Ihnen noch einige, wahrscheinlich ein halbes Dutzend Aspekte anführen, die einleuchtend sind. Kurz gesagt, es ist keine persönliche Maßnahme gegen Tante Leni, es liegt kein Hass vor, keine Rache, im Gegenteil Sympathie und offen gesagt eine gewisse Nostalgie für diesen liebenswürdigen Anarchismus. Ja, ich gestehe es ein wenig Neid. Entscheidend aber ist, diese Art Wohnungen und diese Erkenntnis beruht auf exakten Analysen unseres Verbandes. Diese Wohnungen sind die Brutstätten eines, sagen wir es ohne Emotion, Kommunalismus, der utopische Idylle und Paradiesismus fördert. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und sollten Sie je in Wohnungsschwierigkeiten geraten, so stehen wir Ihnen und daran ist keine Bedingung geknüpft, das beruht lediglich auf einer sympathischen Toleranz. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Heinrich Böll las aus seinem Roman Gruppenbild mit Dame. Sie hörten eine Aufnahme aus unserem Archiv vom 18. Juni 1971. So viel für heute in unserer Lesezeit. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinert.